Well, I don't sense a great anti-Americanism among the German people. We have so much that we have accomplished together. Ich spüre keinen nennenswerten Anti-Amerikanismus unter den Deutschen. Wir haben so viel gemeinsam erreicht im letzten halben Jahrhundert. Es gibt ein gegenseitiges Grundverständnis. Allerdings empfinden die Europäer unsere Kultur teilweise als Zumutung. Amerikanern selbst geht es aber auch so. Sie sind geteilt, was Hollywood anlangt, die Gewalt in unseren Innenstädten, die Filme von Michael Moore. Amerikaner sind ebenfalls geteilter Meinung. Wir sind uns näher, als man glaubt. So beschrieb im Februar 2005 in Berlin der scheidende US-Botschafter Daniel Coats das Verhältnis von Deutschen und Amerikanern. America the Beautiful. Auch in der dritten und letzten Stunde der langen Nacht geht es um amerikanische Befindlichkeiten. Die Menschen verehren Jugend und Schönheit. Das ist Teil unserer Kultur. Junge Menschen sind stärker, sie haben mehr Energie und sie sehen besser aus. Gutes Aussehen ist sehr wichtig. Wir bewundern die Filmstars, weil sie gut aussehen. Alter besitzt keine Wertschätzung. Es wird als Niederlage angesehen, wenn man älter wird. Alt werden ist schlecht. Keiner will das. Alter wird geradezu verachtet. Deswegen nehmen die Leute alle möglichen Schönheitsoperationen auf sich, um jung zu bleiben. Immer wieder sieht man solche Leute, die wirklich seltsam aussehen. Aber sie haben garantiert keine Falten im Gesicht. Und das ist das Wichtigste. Just makes them look very strange, but they certainly don't have wrinkles, and that's what's most important. Stephanie Faul, Journalistin und Autorin des Buchs Der Amerikaner pauschal, kritisiert den vom Markt bestimmten Trend zur Jugendlichkeit in ihrem Land. Er sei mitverantwortlich für die Amerikanern vorgeworfene Oberflächlichkeit. Im Folgenden will ich Ihnen einige Menschen vorstellen, die für das genaue Gegenteil stehen. Sie sind alt, engagiert und repräsentieren ein anderes Amerika. It was the best of times, it was the worst of times. In my tale of two Americas, one side basking in the glare, self-congratulation everywhere. In my tale of two Americas, and for what, cried the other, you reward yourselves like thieves with your guns and your greed. And there were those who thought a military could be used to keep the peace. There were those whose thirst for war would never cease. And there were those who say God wants laws based on their religion. In my tale of two Americas. And there are those who say religion is a personal decision. In my tale of two Americas. Some dreamed of a country where they could choose their partners freely and have their love recognized. Some dreamed of a wilderness where wild animals roam free and there's not a single oil well in sight. In my tale of two Americas. In my tale of two Americas. You can buy up all the TVs, newspapers and radios. Tell a lie to you, convince yourself it's true. You can spend $1 billion to attack the other guy. Hire some writers to report it like it's news. And those who never went to war send other people's kids to battle. In my tale of two Americas. They called each other warriors, sat real high in the saddle. In my tale of two Americas. And those who never knew peace looked for someone to attack. Hunted terror, left no child alone. And they said to stand against them was an unpatriotic act. And there are those who say freedom starts at home. It was the best of times, it was the worst of times. In my tale of two Americas. in my tale of two Americas. You can play the power game, you can fill the air with lies. In the end, you know you're gonna lose. But if I had one question, I could ask the wise, what kind of future are you gonna choose? It was the best of times, it was the worst of times, in my tale of two Americas. In my tale of two Americas. In my tale of two Americas. In my tale of two Americas. Man nennt ihn den Mann, der Amerika interviewte, Studs Terkel. Der Journalist spielte 45 Jahre lang in seiner Radiosendung die Musik, die er liebt, Jazz, Blues und Folk, und unterhielt sich dabei mit bekannten und unbekannten Menschen über deren Leben. Über ein Dutzend Bücher sind aus diesen Gesprächen entstanden. Sein aktuelles Werk heißt »Die Hoffnung stirbt zuletzt«, politisches Engagement in schwieriger Zeit. Behandelten seine früheren Werke Themen wie Depression, Krieg, Arbeit, Rasse, Alter und Tod, so geht es bei den jetzt vorliegenden 39 Interviews darum, Menschen vorzustellen, die als Aktivisten gegen eine Übermacht, vor allem die des Staates, kämpfen. Meine Arbeit hat damit zu tun, was die Menschen denken, was sie fühlen und vor allem, wie ihr Arbeitsalltag aussieht. Ich versetze mich immer in die Rolle der anderen Person. Wie ist es, dieser Mensch in einem bestimmten Moment zu sein? Wie sieht der Tag eines Lehrers aus, eines Ladenbesitzers, einer Hausfrau? Wie sieht deren Tag aus? Wie überlebt man in einer wirtschaftlichen Depression? Wie ist es, schwarz zu sein? Wie ist es, weiß zu sein? Wie ist es, immer älter zu werden, wo die Lebenserwartung doch immer größer wird und man dann mit 50 für einen Jüngeren fallen gelassen wird, weil er billiger ist und länger arbeiten kann? Darum geht es mir. Studs Terkel hat mit Menschen aller Schichten, Schattierungen und jeden Alters gesprochen und dabei ein einmaliges Bild von der Seele Amerikas entworfen. In seinem aktuellen Buch lässt der 93-jährige Menschen zu Wort kommen, deren unerschütterliche Hoffnung viele Entwicklungen im 20. Jahrhundert in Gang gesetzt hat. In diesem Buch geht es um Menschen, die sich erhoben und widersprochen haben. Den Titel habe ich von Jessie de la Cruz, einer Landarbeiterin. In schwierigen Zeiten würden sie sagen, La Esperanza muera ultima, die Hoffnung stirbt zuletzt. Esperanza muera al ultimo, hope dies last. Studs Terkel gehört selber zu den Menschen, die nie aufgeben. Während der Depressionsjahre studierte er Recht, um Strafverteidiger für die Unterprivilegierten zu werden. Als Jurist hat er nie gearbeitet. Stattdessen wurde er als Journalist zum Sprachrohr jener Amerikaner, die sonst kaum in das Licht der Öffentlichkeit treten. Anfang der 50er Jahre, in der Zeit der Verfolgung aller Andersdenkender, brachten ihn seine große Klappe und sein Einsatz für die Bürgerrechte auf Joe McCarthy's schwarze Liste. Eine eigene Fernsehsendung war er aus diesem Grund schnell wieder los. Terkel nahm es als Fügung und ging wieder zum Radio. Sein letztes Buch hat er zwei Menschen gewidmet, die er in jenen Jahren kennenlernte. Clifford und Virginia Durr, zwei großartige Amerikaner, wie er sagt. Two great Americans. Clifford and Virginia Durr were two white people out of Montgomery, Alabama. Cliff und Virginia Durr waren zwei Weiße aus Montgomery, Alabama. Clifford war Mitglied der Medienkommission FCC unter Präsident Roosevelt. Nachdem Roosevelt gestorben war und der Kalte Krieg und die McCarthy-Ära begann, wurde er aufgefordert, einen Loyalitätseid zu unterschreiben. Er weigerte sich und kündigte. Virginia Durr war die Tochter eines Geistlichen. Sie hatte die Wahl zwischen drei Lebenswegen. Sie hätte die Südstaatenschönheit aller vom Winde verweht spielen können, engagiert in einem Hobbygärtnerinnenclub. Doch hätte sie mit ihrer Intelligenz und ihrem Gewissen die Hände in den Schoß gelegt, wäre sie durchgedreht, wie eine Freundin aus College-Tagen. Sie wählte den dritten Weg, eine Rebellin zu werden. Diese beiden Menschen, denen ich mein Buch widme, stehen für das Prinzip Hoffnung, für eine prophetische Minderheit. Am Anfang marschierten 15 Menschen in den Straßen von Montgomery und Birmingham. Sie wurden bedroht und mit Eiern und Tomaten beworfen. Im August 1965, 2 Jahre nachdem Martin Luther King seine »Ich habe einen Traum«-Rede in Washington gehalten hatte, nahmen 200.000 Menschen an einem Marsch in Montgomery teil. Am Anfang waren es 15. For the Selma Montgomery March 1965, 2 years after Martin Luther King's I Have a Dream speech in Washington, 200.000 gathered. And originally there were 15. Das standhafte Nein den Autoritäten gegenüber zieht sich wie ein roter Faden durch die vornehmlich als Monologe dokumentierten Gespräche, die Studs Terkel für sein Buch »Die Hoffnung stirbt zuletzt« zusammengestellt hat. Terkel bezeichnet die zu Wort kommenden Menschen als Erben des geschichtlichen Vermächtnisses von Thomas Paine. In seiner Amerika-Vision ging der Journalist und Politiker Paine am Ende des 18. Jahrhunderts von einer Gesellschaft denkender und lernfähiger Bürger aus. I feel deep down, provided they get the facts. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass die Menschen wissen, was wirklich passiert. Das ist das Problem. Die Nachrichten sind einseitig. Wer hat denn den Taliban geholfen? Wir. Gegen die Russen. Saddam Hussein war unser Mann, als Iran der Feind war. Noriega war unser Mann in Panama. Aber nur so lange, bis er sich unabhängig von uns machte. Noriega war unser Boy down in Panama, except when he became an independent contractor. Decided to go on his own, you know. Aktivismus bedeutet für Studs Terkel, seine Klagen und Hoffnungen nicht nur verbal zum Ausdruck zu bringen. Es geht um die Aktion, die Dinge in Bewegung setzt. Terkels Gesprächspartner erzählen von ihren kleinen und großen Hoffnungen. Darunter ist der im vergangenen Jahr als Präsidentschaftskandidat der Demokraten gescheiterte Kongressabgeordnete Dennis Kucinich, ebenso wie die Folklegende Pete Seeger, der Sportler Adolf Kiefer, der bei der Olympiade 1936 in Berlin Adolf Hitler traf, der ehemalige Studentenführer Tom Hayden, der Wirtschaftswissenschaftler John Kenneth Galbraith, Gewerkschaftsführer, Lehrer, Zufallsbekanntschaften, Priester und Friedensaktivisten wie Cathy Kelly, die als Gegnerin des Golfkriegs zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurde und mehrmals Anwärterin auf den Friedensnobelpreis war. Cathy founded a group called Voice in the Wilderness. Cathy hat die Organisation Voices in the Wilderness gegründet. Sie steht in direkter Nachfolge Dorothy Days und gab, wie sie auf die Frage, warum sie der Staatsmacht solchen Kummer bereite, die schlichte Antwort: Ich kämpfe für eine Welt, in der es den Menschen leichter fällt, sich anständig zu benehmen. I'm working toward a world in which it will be easier for people to behave decently. Mit seinem Buch Die Hoffnung stirbt zuletzt hält Studs Terkel der amerikanischen Gesellschaft erneut einen Spiegel vor. Ein Dorn im Auge ist ihm dabei vor allem die Geschichtslosigkeit der Menschen. I say we are suffering, not just here the whole world, but especially America, suffering from national Alzheimer's. Wir, wahrscheinlich die ganze Welt, leiden an einer Krankheit, die ich als nationalen Alzheimer bezeichne. Alzheimer bedeutet nicht zu wissen, was man gemacht hat. Es gibt keine Erinnerung an das Gestern. Wie war es in der Depression? Kids haben davon keine Ahnung. Sie wissen nicht, dass es die Radikalen waren, Gewerkschaften und andere Linke, die unser System sozialer Sicherheit und Fürsorge für die Arbeiter erkämpft haben. Ich kann Ihnen keinen Vorwurf machen, dass Sie nichts von der Arbeitswelt wissen. Wer soll es Ihnen erzählt haben? Es gibt keine Geschichte der Arbeiterbewegung. Die Zeitungen haben Rubriken wie Wirtschaft, Feuilleton, Vermischtes und Sport, aber keine Rubrik, wo es um Arbeit geht. Die Nachrichten verhindern, dass sie ein historisches Grundwissen bekommen. News is prevented from getting to them, the history, bottom-up history. Ans Aufhören will Studs Terkel nicht denken. Sein altersbedingtes Handicap, seine Schwerhörigkeit, tut er mit der Bemerkung ab, dass er im Unterschied selbst zu vielen nicht schwerhörigen Menschen immer noch zuhören könne. Sometimes it works in my favor. For example, manchmal kommt mir meine Taubheit zugute. Erinnern Sie sich, wie während der triumphalen Befreiung des Irak durch Bush immer von Embedded Journalists die Rede war. Mit meinem schlechten Gehör habe ich verstanden, in bed with journalists, im Bett mit Journalisten. Sie sehen, Taubheit kann sprachliche Beschönigung entlarven. Meine Schwerhörigkeit dient also manchmal der Wahrheitsfindung. And so embedded comes out in bed with. So the hearing difficulty I have sometimes works to the benefit of truth. A flower girl than the latest from Sylvester Stallone. I don't have me a country club membership. I ride the Greyhound bus. I don't have a cabin 2 hours north of here. I don't celebrate Christmas, but it's my country too. Sometimes I gotta remind myself it's my country too. I pay my taxes, but I need legendary. Stop signs just like you. I've never burned an American flag. If I did, it was an accident. I've never dropped a bomb or defaced a Washington Monument. But you won't find a flag on my doorstep on the 4th of July. Too many criminals try to wrap themselves inside of it. Stands for too many lies. But it's my country. Treat is of thee, sweet land of liberty. My country is of thee, sweet land of liberty. If I say it enough times, maybe I remember what it means. If I say it enough times, maybe I remember what it means. Don't try to tell me. But on election day, I'll stop at stop signs just like you. It's my country too. Sometimes I gotta remind myself it's my country too. I pay my taxes, but on election day, I'll stop at stop signs just like you. In many, many ways, Americans are very repressed about conflict. Amerikaner haben in vielerlei Hinsicht ein Problem mit Konflikten. Natürlich gibt es Menschen, die gerne diskutieren, aber die große Mehrheit vermeidet eine Auseinandersetzung um jeden Preis. Das wird als zu brisant angesehen. Das hat auch damit zu tun, dass viele Menschen es einem übel nehmen, wenn man diskutiert. Es ist einfach so, dass Amerikaner es nur ungern haben, wenn jemand eine andere Meinung vertritt. Man kann bei einem Gespräch nicht sagen, okay, das ist deine Meinung und das ist meine, weil jeder Recht haben will. Man mag es nicht, wenn jemand behauptet, man sei im Unrecht. Das erzeugt Spannungen. Es gibt drei Dinge, die man auf einer Party nicht ansprechen soll. Sex, Geld und Politik. Darüber redet man einfach nicht. Höchstens mit Menschen, die man sehr gut kennt. The three things that you're told never to discuss in at a party or anywhere is sex, money and politics. You just don't talk a lot of times. You just simply don't discuss those things unless it's with people you know pretty well. Zu den Menschen, die weder die hier von der Journalistin Stephanie Fowle diagnostizierte Konfliktscheu der Amerikaner noch politische Tabuthemen kennen, gehört Stetson Kennedy. 1950 schrieb der Sänger Woody Guthrie eine Hommage an den heute 88 Jahre alten Bürgerrechtler, Folkloristen und Buchautor, die vor wenigen Jahren Billy Bragg und Wilco für ihr Album Mermaid Avenue vertont haben. I done spent my last 3 cents mailing my letter to the president. Didn't make a show, I didn't make a dent, so I'm swinging over to this independent chain. Stetson Kennedy writing his name in. Stetson Kennedy writing his name in. yet went out to save my soul, long as Mathers DuPont's got me in the hole. And what profit boys are squawking and balking, that's what's got me out here walking and talking, knocking on doors and windows. Wake up a rundown election morning and scribble in Stetson Kennedy. Best writer in the world's best speller, but when I believe in something, I'm the loudest yeller. If we fix it so you can't make no money on war, well, we'll all forget what we were killing folks for. We'll find us a peace job, equal and free. We'll dump Mathers DuPont in a salty sea. Well, this makes Stetson Kennedy. Stetson Kennedy lebt in einem Vorort von Jacksonville, Florida, in einem Haus versteckt im Wald an einem kleinen See. Schon als Jugendlicher war er ein Kämpfer gegen den Rassismus in den USA. Er hat mehrere Werke über Politik und Gesellschaft im Süden der USA geschrieben. Sein erstes wurde in Europa von Jean-Paul Sartre in Frankreich veröffentlicht. In seinem Buch »Ich ritt mit dem Ku Klux Klan«, das 1954 auch in Deutschland erschien, vermittelte Kennedy als erster überhaupt einen Eindruck davon, wie sehr der Klan in allen gesellschaftlichen Bereichen verankert war. Unter einem Decknamen schloss sich Kennedy in den 40er Jahren dem Ku Klux Klan an. Er wollte dem Terrorismus im eigenen Land die Maske vom Gesicht reißen. Kein einfaches Unterfangen. Waren im Süden der USA doch selbst Angehörige von Polizei- und Strafverfolgungsbehörden sowie Politiker Mitglieder des Klans. Sogar ein US-Präsident gehörte ihm an. In seinem Buch beschreibt Kennedy, wie Warren G. Harding, der von März 1921 bis zu seinem Tod 2,5 Jahre später Präsident war, im Weißen Haus in einer feierlichen Zeremonie in den Ku Klux Klan aufgenommen wurde. Wir waren alle ganz hübsch nervös, so nervös, dass wir gar nicht an Bibel und Schwert für die Zeremonie dachten und beides in unserem Auto vergaßen. Aber Präsident Harding ließ eine Bibel und ein Schwert des Weißen Hauses bringen und die Zeremonie ging vonstatten. In Kittel und Maske? Fragte ich ungläubig und versuchte mir die Szene vorzustellen. Natürlich. Als Reichsoffiziere trugen wir unsere farbigen Seidenroben. Vor Beginn der Zeremonie ließ Dr. Evans durch die Dienerschaft alles bis auf einen Tisch aus dem Gesellschaftszimmer herausräumen. Teppiche, Bilder, alles wurde hinausbefohlen. Der Clan liebt es, die Mächtigen zu erniedrigen. Ja, so war das eben. Wir nahmen dann die Vereidigung vor. Der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika schwor auf den Knien, allen Edikten des Magiers des unsichtbaren Reiches ohne irgendeine Frage Folge zu leisten. Beschwor Harding den vollen Eid, immer für die weiße Vorherrschaft zu kämpfen und all das andere? Wort für Wort. Genau wie jeder andere Clansmann. In dem 1988 veröffentlichten Film Mississippi Burning mit Gene Hackman geht es um das Schicksal von drei Bürgerrechtsaktivisten, die im Juni 1964 ermordet wurden. Erst 41 Jahre später verurteilte ein Gericht in Philadelphia einen Mann dafür wegen Totschlags. Der Täter war damals Mitglied des Ku Klux Klan. Stetson Kennedy sieht trotz später Gerechtigkeit in diesem Fall wenig Grund zum Feiern. Für ihn ist der Geist des 1866 gegründeten Weißen Geheimbundes, der auch mit Gewalt die Vorherrschaft der Weißen sichern will, noch immer lebendig. Auch wenn die Vertreter des Gesetzes heute nicht mehr direkt dem Clan angehören, wie in den Jahren seiner eigenen Undercover-Mitgliedschaft. Die Polizei- und Sheriff-Uniformen schauten unter den Clan-Roben hervor. Ihnen konnte ich mich nicht anvertrauen. Sie gehörten dazu, darunter auch Richter und Staatsanwälte. Sogar Mitglieder der Bundespolizei steckten mit dem Ku Klux Klan unter einer Decke. Als Kennedy dem FBI die Ergebnisse seiner Recherchen präsentieren wollte, zeigte man dort wenig Interesse. Im Gegenteil. Stattdessen wollte man von mir wissen, was die militanten Schwarzen planen würden. Radikale wie Martin Luther King seien die wahre Bedrohung für Amerika. So schlimm war das. Rassentrennung war ein integraler Bestandteil der amerikanischen Gesellschaft. Kennedy wurde als Verräter seiner Rasse beschimpft. Nach der Veröffentlichung seines Buchs über die Erlebnisse innerhalb des Clans bekam er Morddrohungen. Er war einer der meistgehassten Männer in Amerika, sagt Gary Mormino, Professor für Florida-Studien. Er könne von Glück reden, dass er noch lebe. Angesichts der antikommunistischen und antiintellektuellen Stimmung in den USA kehrte Kennedy 1952 seiner Heimat den Rücken zu und reiste 8 Jahre lang durch Europa, die Sowjetunion, China und Nordafrika. Ermutigt durch die Bürgerrechtsbewegung kehrte er 1960 in die Vereinigten Staaten zurück. Doch vor dem Hintergrund seiner im Ausland gemachten Erfahrungen mit einer ernüchternden Erkenntnis. Americans are the most politically illiterate people of any industrialized nation on earth. Amerika, so der Aktivist und Autor, ist in Sachen Politik die unkultivierteste Nation aller Industriestaaten der Welt. Von wirklicher Demokratie könne keine Rede sein. The real power is money power, not people power. Geld hat hier die Macht, nicht das Volk. Niemand kann in ein wichtiges politisches Amt gewählt werden, ohne Millionen von Dollar zu haben. Dieses Geld kommt von den Großunternehmen. Die Folge ist, dass die Politiker deren Interessen und nicht die des amerikanischen Volkes vertreten. Stetson Kennedy räumt ein, dass heute Afroamerikaner in Führungspositionen sitzen und es eine schwarze Mittelschicht gibt. Die Lage der meisten Schwarzen in den Ghettos der Städte sei jedoch so hoffnungslos wie eh und je. Und der Ku Klux Klan? Schwarze werden nicht mehr aufgehängt, sagt Kennedy. Doch obwohl der Klan an seinem Ziel der weißen Vorherrschaft im Land festhält, sei er in vielen Bundesstaaten als gemeinnützige Organisation anerkannt. Wir fördern also nicht nur Terrorismus im eigenen Land, wir erteilen ihm auch noch eine Genehmigung. Der Klan unternimmt nichts mehr unter eigenem Namen. Man unterstützt stattdessen überall die weiße Miliz. Und die haben sich die Wiedereinführung der Rassentrennung auf die Fahnen geschrieben. Über das Desinteresse der Medien und die Tatenlosigkeit der Behörden angesichts von regelrechten Manövern der weißen Miliz ist Kennedy empört. Die Regierung, die Sicherheitsdienste eingeschlossen, spricht von netten Typen, good old boys und Rednecks, die einfach nur etwas Spaß hätten und niemanden etwas zuleide tun würden. Man stelle sich einmal vor, amerikanische Juden, Afroamerikaner oder die südamerikanischen Einwanderer würden in Uniform mit Maschinengewehren Übungen durchführen. Sie würden innerhalb von 24 Stunden in einem Lager interniert werden. They would all be in concentration camps, you know, in 24 hours. Mit einer eigenen Stiftung führt Stetson Kennedy trotz seines hohen Alters seinen Kampf fort gegen die in der amerikanischen Kultur tief verwurzelte Ideologie weißer Überlegenheit. Dabei ist er sich einer Sache bewusst. For the 20th century, especially during the first half of it. Vor allem in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts haben wir uns eingebildet, einmal erreichte Fortschritte seien nicht rückgängig zu machen. In den 60er Jahren, als wir mit Martin Luther King auf der Straße waren, schrieb ich in einer Kolumne, jeder Tag bringt Erfolge, die man uns nicht nehmen kann. Ich hätte es besser wissen sollen. Die Geschichte der Menschheit ist davon geprägt, zunächst die Freiheit zu erreichen und dann dafür zu kämpfen, sie zu behalten. Because human history is nothing much besides fighting for freedom and then having to fight to keep it. One day they came and took the communists. And I said nothing because I was not a communist. Then one day they burned the Catholic churches, and I said nothing because I was born a Protestant. One day they came and took the unionists, and I said nothing because I was not a unionist. One day they came and took the people of the Jewish faith, And I said nothing because I had no faith left. Then one day they came and took me. And I could say nothing because I was as guilty as they were for not speaking out and saying that we all have a right to freedom. Guilty, as guilty as they were, for not speaking out and saying that we all have a right to freedom. So don't let it happen here. It is the worst in my history of being around as a citizen, an administration that is on the border of neo-fascist. Es ist die schlimmste politische Situation in meinem Leben bislang. Wir haben eine Regierung, die am Rande des Neofaschismus steht. Das ist eine Katastrophe. Das heißt nicht, dass ich mich nicht weiterhin für gute und progressive Zwecke einsetzen werde, Davon gibt es genug. Du musst tun, was du kannst. Du darfst nicht aufgeben. Ein eindeutiger Kommentar zur aktuellen politischen Lage in den USA von einem Mann, der dabei war, als Irving Berlin What Christmas schrieb, der mit Nehru und Gandhi befreundet war, der die Weavers und Pete Seeger durch die Jahre der Kommunisten- und intellektuellen Verfolgung unter McCarthy brachte, der Bob Dylan zur Zeit der Bürgerrechtsbewegung in den Süden schickte, der als einer der ersten mit Jacques Brel, Miriam Makeba und Nana Mouskouri auch internationale Künstler in die USA holte und noch bis zu seinem Tod im Oktober 2005 als Produzent am Broadway aktiv war. Sein Name Harold Levenshall. Wenige Wochen vor seinem Tod hatte ich den politischen Broadway-Veteran gefragt, ob es im Rückblick auf seine über 60 Jahre lange Karriere Momente gibt, die ihm besonders wichtig sind. Alles war mir wichtig. Zumindest habe ich mich allen Aufgaben mit demselben Verantwortungsgefühl gewidmet. Ich glaube, alles, was ich getan habe, hatte eine Bedeutung. Es war zum Vorteil für die beteiligten Menschen und für die Anliegen, um die ich mich gekümmert habe. Nun kann man an den Namen der Künstler, mit denen Sie gearbeitet haben, schon sehen, dass es immer eine Verbindung gab zwischen Musik und Politik. Wie ist diese Verbindung entstanden? First, it came about by managing the Weavers, and they were political, really a political group with a political background. Das begann, als ich die Weavers managte. Es war eine Band, die sehr politisch und sehr populär im Land war. Die Musiker kamen auf die schwarze Liste. Für mich stellte sich die Frage, stehe ich zu ihnen oder trenne ich mich von ihnen? Natürlich bin ich bei ihnen geblieben. Die schwarze Liste und die damit verbundenen politischen Probleme und Kämpfe waren mir wichtig, als Manager und als Mensch. Du kannst einer Sache nicht den Rücken zukehren, nur weil du unter Druck kommst. Du bleibst deinen Prinzipien treu und kämpfst. Letztendlich haben wir diesen Kampf ja auch gewonnen. Nun war es ja so, dass die McCarthy-Ära nicht spurlos an ihnen selbst, an ihren Künstlern vorbeigegangen ist. Heute liest man darüber in Geschichtsbüchern. Man kann sich kaum vorstellen, was das wirklich bedeutet hat, auf der Liste von McCarthy gestanden zu haben. Well, it's certainly for those people that were affected by it. They were the victims of the McCarthy era. Für die Menschen, die davon betroffen waren, die Opfer der McCarthy-Ära wurden, bedeutete es in vielen Fällen den Verlust des Arbeitsplatzes und damit der Möglichkeit, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Mit den Weavers war es so, dass Auftritte abgesagt wurden, Verträge gekündigt wurden und Platten nicht veröffentlicht wurden. Es hat die Menschen zerstört, sie daran gehindert, von ihrer Kunst zu leben. Natürlich waren nicht alle davon betroffen. Es hat jedoch vor allem in intellektuellen Kreisen Spuren hinterlassen. Es war eine Bedrohung für die Freiheit der Menschen. Wie haben Sie dann Ende der 50er Jahre, Anfang der 60er Jahre Ihre Arbeit auf politischer Ebene und in Bezug auf Ihre Künstler miteinander verbunden? Ich habe die Leute der Bürgerrechtsbewegung, die aus dem Süden auf der Suche nach Hilfe kamen, auf meine Weise unterstützt. Ich habe ihnen geholfen, Geld aufzutreiben, indem ich Konzerte und Veranstaltungen für sie organisiert und sie mit Leuten zusammengebracht habe. Das war mein Beitrag. Wenn man sich die beeindruckende Liste der Namen anschaut, der Künstler, mit denen Sie im Laufe Ihrer Karriere gearbeitet haben, dann fällt auf, dass dort Namen sind wie Bob Dylan oder Johnny Cash, für die Sie Konzerte organisiert haben, die Sie dann gefragt haben, ob Sie sie auch managen wollen, und Sie haben sie nicht gemanagt. In Bezug auf Johnny Cash habe ich höflich abgelehnt. Ich konnte nicht Manager von jemandem sein, der nicht in derselben Stadt wohnt. Zudem war die Kultur der Country-Szene so ganz anders als die, mit der ich sonst zu tun hatte. Mit Bob Dylan war das anders. Ich wollte es mir überlegen, nachdem er mich gefragt hatte, aber in der Zwischenzeit hatte er schon jemand anders gefunden. Ich habe es eingangs schon erwähnt, es sind ja auch eine ganze Reihe von Namen auf Ihrer Liste, die aus anderen Ländern kommen, aus Israel, aus Frankreich, aus Schottland, aus England, aus Griechenland. Namen wie Nana Mouskouri, Jacques Brel, Adamo. Wie haben Sie diese Künstler entdeckt und was hat Sie dazu gebracht, Sie einzuladen und Konzerte hier zu organisieren? Das war ja in gewisser Weise auch ein Risiko. Well, it wasn't that risky. I came to these people because I heard about them through other people in the States. So riskant war es nun auch nicht. Ich hatte durch Freunde von diesen Künstlern gehört und habe mir hier in New York Importplatten von ihnen besorgt. Ich spreche kein Französisch und verstehe es auch nicht. Aber das hat nichts mit der universellen Qualität von Musik zu tun. Gute Musik ist immer gut für das Ohr. Um ein Publikum für einen internationalen Gast zu finden, habe ich mich zunächst in den Plattenläden umgehört, die Importe verkauften. Im Fall von Jacques Brel habe ich also gefragt, wie viele von seinen Platten gekauft werden. 2000 lautete die Antwort. Das ist nicht viel. Aber man kann hochrechnen, dass allein in New York 4000 Menschen sind, die sich ihn anhören würden. Um die Carnegie Hall zu füllen, brauche ich aber nur wenige mehr als 2000. Und soweit ich mich erinnern kann, habe ich für alle diese Künstler die Halle immer voll bekommen. In most cases, if not all of them that I know can remember, I packed the hall for every one of these artists. Es gibt nun einen Aspekt in Ihrem Leben, in Ihrer Karriere, der nicht direkt etwas mit Musik zu tun hat, aber der etwas zu tun hat mit einer ganz großen Liebe, und das ist das Thema Indien. Sie waren am Ende des Zweiten Weltkriegs in Indien. Sie haben Gandhi kennengelernt, Sie haben Nehru kennengelernt. Welche Rolle spielt Indien heute für Sie in Ihrem Leben? While I was there, I had a unique opportunity. In der Zeit, in der ich dort war, hatte ich die einzigartige Gelegenheit, in die Kultur Indiens einzutauchen, die Menschen Indiens, ihre sozialen Probleme und ihre politische Geschichte kennenzulernen. Ich wurde davon völlig in den Bann gezogen. Ich freundete mich mit vielen späteren Führungspersönlichkeiten des Landes an, darunter Nehru und natürlich Mahatma Gandhi. Ich pflege bis heute enge Freundschaften mit vielen Menschen aus Politik und Kultur in Indien. Das bedeutet mir viel, weil ich dort alles finde, was mir wichtig ist. Kultur, Kunst, Musik, Politik, alles in einem. Da sind wir in gewisser Weise ja wieder beim Stichwort Politik. Wenn Sie die heutige politische Situation betrachten, wie fühlen Sie sich? Fühlen Sie sich erinnert an die Zeiten der 50er Jahre, an die Zeiten des Kalten Krieges, an die Zeiten von McCarthy? Every era goes on. Zeiten kommen und gehen. Ich habe die McCarthy-Ära überlebt. Ich habe nicht direkt unter ihr gelitten. Ich habe aber Angst vor dem, was kommt. Das macht mir mehr Sorgen als das, was wir hatten. Sie haben ja in Ihrer Karriere immer wieder die Gelegenheit gehabt, aufzusteigen, wie man es so schön nennt, also ein großer Name im Musikgeschäft zu werden. Sie haben das nicht getan, Sie haben sich dagegen entschieden. Sie sind bis heute Manager von Pete Seeger, unterstützen politische Gruppierungen, unterstützen politische Liedermacher und sind nicht im großen Musikgeschäft. Ist das eine Entscheidung, die Sie bereuen? I don't regret it a bit. Das bedauere ich überhaupt nicht. Ich bin auch so aufgestiegen. Wichtig ist, dass du deinen Prinzipien treu bleibst. Wenn du sie verrätst, geht es abwärts. Wenn du ihnen treu bleibst, geht es nach oben. In dem Sinn bin ich aufgestiegen. Stay with your principles, you're moving up. And I moved up. When I was a young man and never been kissed, I got to thinking over what I had missed. I got me a girl, I kissed her and then, oh Lord, I kissed her again. Oh, kisses sweeter than wine. Oh, kisses sweeter than wine. Sweet wife, and we would be so happy all of our life. He begged and he pleaded like a natural man, and then, oh Lord, I gave him my hand. Oh, kisses sweeter than wine. I worked mighty hard, and so did my wife, working hand in hand to make a good life. With corn in the field and wheat in the bins, then, oh Lord, I was the father of twins. About four, they all had sweethearts a knocking on the door. They all got married and they didn't hesitate. I was, oh Lord, the grandmother of eight. Oh, kisses sweeter than wine. Now we are old and ready to go. We get to thinking what happened a long time ago. We had a lot of kids, trouble and pain, but, oh Lord, we do it again. Oh, kisses sweeter than wine. Oh, kisses sweeter than wine. Was einem hier, glaube ich, das Leben erleichtert, ist die ausgesprochene Höflichkeit, mit denen die Menschen miteinander umgehen. Das wirkt manchmal ein bisschen ritualisiert, dennoch macht es das Leben leichter. Es ist angenehmer, wenn sich jemand, der einem, weiß ich was, auf krumme Weise in den Weg fällt, dafür entschuldigt und das auf eine freundliche Weise und umgekehrt man ebenso freundlich reagiert, als wenn man sozusagen mit robustem Auftrag durchs Leben geht. Das ist, glaube ich, das, was man hier, mir jedenfalls am meisten auffällt. Vor allen Dingen in einer Stadt, die dafür gescholten wird, eher unhöflich zu sein, was nicht der Fall ist. Ich habe es nicht erleben können in der Zeit, in der ich hier bin. Das ist das eine. Das andere ist, was einem natürlich auffällt, ist, wenn man in einem der vielen Sportstudios hier Mitglied ist und dort ist eine Sauna, dass die von Amerikanern gerne, wenn es irgend geht, voll bekleidet betreten wird. Ich habe also schon erlebt, dass dort jemand mit dem Trainingsanzug reingegangen ist, weil er so genannt ist, sozusagen seine eigene Leiblichkeit zu akzeptieren oder anzunehmen. Das ist etwas, was einen befremdet. Diese ja schon fast bigotte Form der Leibfeindlichkeit, die man hier erleben kann. Das ist, hat sicher etwas zu tun mit der sozusagen christlich-englischen Fundierung des gesellschaftlichen Lebens hier. Da sind sie noch nicht drüber hinweg und da würde man ihnen wünschen, etwas weniger eng zu sein, sondern sich zu öffnen und auch mal einem Zweijährigen oder Einjährigen es gestatten, nackt am Strand entlang zu laufen und das nicht als sexuelle Belästigung zu empfinden. Uwe Carsten Haie, bis Ende Juni 2005 deutscher Generalkonsul in New York. Auf die Frage, was ihm in den etwas über zwei Jahren seiner Tätigkeit in der multiethnischen Metropole positiv wie negativ an Amerikanern aufgefallen ist. Ich habe den ehemaligen Regierungssprecher von Bundeskanzler Gerhard Schröder auch gefragt, wie er aus seiner politischen Erfahrung heraus die in den USA vorherrschende Überbetonung nationaler Identität und Symbole wie Flagge und Nationalhymne beurteilt. Ich glaube, dass es nachvollziehbar ist, wenn ich von 140 Ethnien in New York spreche, dann muss man von vielleicht nicht ganz so vielen über das ganze Land verteilt reden. Wie kriegt man da so etwas zusammen wie ein Zusammengehörigkeitsgefühl? Und insoweit sind das, glaube ich, alles eher Instrumente, um dieses Zusammengehörigkeitsgefühl zu entwickeln oder zu etablieren in dieser amerikanischen Gesellschaft, die so viele Unterschiede aufweist. Für uns Deutsche vor allem ist das natürlich total befremdlich, klar. Wir haben sozusagen mit dem übersteigerten Nationalismus, glaube ich, Schluss gemacht, ich hoffe es jedenfalls, und sind zu sehr republikanischen, demokratischen und eher, wie soll ich sagen, bürgerlichen Formen des Zueinanders und Miteinanders gekommen, in dem die Symbole, nationalen Symbole keine große Rolle mehr spielen oder nicht mehr die Rolle spielen, die sie gespielt haben. Das ist sehr blutig erworben, diese Art von Einstellung und Ablehnung eines Nationalismus, der mir ist als Patriotismus. Und von daher bin ich da etwas nachsichtig mit dem, was ich hier vorfinde, weil es sich aus ganz anderen Quellen speist, als es bei uns der Fall gewesen ist. Muss die amerikanische Gesellschaft oder die amerikanische Politik nicht aufpassen, dass man unter Umständen eines Tages dahin kommt, wo Deutschland einmal war, in der Nutzung dieses Bedürfnisses der Gesellschaft nach nationaler Identität, dass sie missbraucht wird? Es gibt ja dafür durchaus Anzeichen. Ja, die gibt es ja immer wieder. Ich erinnere nur an die Hexenjagd unter McCarthy in den 50er Jahren, als jeder verdächtig war, auf irgendeine Weise linkes Gedankengut zu haben, wenn er nur in, sozusagen schon mal auf die europäische Landkarte geguckt hatte. Das war eine Form der Zuspitzung der Auseinandersetzung im beginnenden Kalten Krieg, die einen schon erschrecken konnte. Amerika hat sich davon weitgehend erholt, aber nicht ganz, glaube ich, wenn ich das hier richtig betrachte. Man muss da sicher aufpassen und man kann die kritischsten oder selbstkritischsten Beiträge dazu in der New York Times lesen. Da wird das schon aufgegriffen und die Frage gestellt, wo und wohin ein so übersteigerter, hier wird Nationalismus Patriotismus genannt, ich würde das also Nationalismus, wo also ein so übersteigender Nationalismus hinführen kann. Und sie verweisen ganz von alleine auf Erfahrungen, die in Europa damit gemacht worden sind. Es gibt also eine Debatte darüber. Und solange es diese Debatte gibt, habe ich keinen Grund, päpstlicher zu sein als der Papst. America the Beautiful. Das war die lange Nacht über amerikanische Befindlichkeiten. Gesprochen haben Marietta Bürger, Renate Fuhrmann und Hans Bayer. Die Redaktion der Sendung hatte Monika Künzel. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Kleff.